Hans Petsch war nicht nur ein gern gesehener Schauspieler, er war vor allem der Märchenonkel der Nation. Heute wäre er 111 Jahre alt geworden. Deshalb erinnern wir noch einmal an den Mann mit der märchenhaften Stimme. Das ist Hans Petsch. Wenn Sie seinen Namen oder sein Gesicht nicht kennen, dann kennen Sie aber seine Stimme. Hui, buh, das Gespenst. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im Bade saß. Hans Petsch war und ist der Märchenonkel für Generationen von Hörspielfans. Und die Märchen waren sein Spezialgebiet. Da sind Wunder möglich, da sind Verwandlungen, Zaubereien, alles ist da drin. Und das kann man natürlich entsprechend betonen. Das ist halt schön, dass man Märchen macht. Keine erfolgreiche Hörspielserie kommt ohne seine markante Stimme aus. Die drei Fragezeichen, Gabriel Burns, Point Woodmark oder TKKG. Die Hörspielproduzentin Heike-Dine Körting erinnert sich gern an ihren guten Freund und die gute Zusammenarbeit. Das ist einfach die Qualität seines Sprechens, also dieses wunderbare Deutsch, was er spricht. Dann ist einfach, was er sagt, wenn er spricht, ist für mich fast wie Musik, wie Melodie. Eine wunderbare. Und das kann man auch daran messen, bei Hani Nani und bei anderen Sachen, die wir miteinander gemacht haben. Ihm konnte man auch immer sehr schön Musiken unterlegen. Das passte zu seiner Stimme. Einfach dieses schöne, warme Timbre, das ist unglaublich schön. Die kultigen Zwillinge Hani und Nani hat er 8 Folgen lang als Erzähler begleitet. Am nächsten Nachmittag überbrachte Hani ihren 5 besten Freundinnen die Einladung zu einer Nachtsitzung. Nani bereitete derweil ihr Zimmer für diese Sitzung großartig vor. Überhaupt war das Aufnehmen bei uns ja früher nicht unbedingt nur so wie heute. Man kommt, man macht seine Arbeit. Na, sagt noch vielleicht schön Hallo und trinkt noch eine Tasse Kaffee und dann geht man wieder weg. Nein, nein, wir haben schon auch miteinander Spaß gehabt. Im Garten, wir sind auch mal rudern gegangen, dass man ein bisschen frische Luft kriegte zwischendrin. Also ihm hat es immer Spaß gemacht. Neben Klassikern wie Max und Moritz und Winnetou hat Hans Petsch auch mit Popbands zusammengearbeitet. Mit dem Techno-Projekt Schiller. Der Liebesschmerz wird nie vergehen. Und den Toten Hosen. Nun irrten die halbtoten Hosen, von Durst geplagt, schon seit Wochen auf den 7 Meeren umher. Orkan und Skorbut hatten die Mannschaft bis ans Ende ihrer Kräfte gebracht. Die Stimme war sein Handwerkszeug und um es noch besser klingen zu lassen, hat Petsch einen kleinen Trick gehabt. Da sehe ich dann so eine Reihe Augen vor mir. Und ein Lächeln oder sowas, nicht? Das ist sicher. Also ich stelle mir die Leute vor, ziehen nicht das erzähle. Und das sind ja in der Hauptsache Kinder. Heute wäre Hans Petsch 111 Jahre alt geworden. Wie bei Huibu, König Julius der 111. Mit seinen Hörspielen, seiner Stimme ist er bis heute unvergesslich geblieben. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Die Stimme hat man einfach im Ohr. Wie viele tausend Kassetten hast du mit seiner Stimme drauf? Wunderbar. Auf jeden Fall auch das Wirtshaus im Spessart. Ganz toll gelesen damals. Ja, natürlich.